Ja, hallo und herzlich willkommen zum 52. Conancast. Heute mal wieder zu einem Manga-Band und zwar dieses Mal das erste Mal nicht zu einem Detective Conan-Band, sondern zum ersten Band der Kaito Kid-Reihe und da beschäftigen wir uns heute näher mit, vor allem mit der Treasured Edition, die ja im letzten Monat hier in Deutschland erhältlich war oder veröffentlicht wurde von EMA, dem altbekannten Publisher. Und mit dabei ist heute auch, wie gewohnt, Marcel. Ja, hallo, guten Tag. Und dann noch Clemens. Seid gegrüßt. Und zuletzt begrüße ich noch ein neues Mitglied in der heutigen Runde, das ist Ischük. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, so ziemlich. Ja, dann wäre es gut, wenn du dich vielleicht mal gut vorstellen könntest, damit die Hörer auch einen Eindruck über dich bekommen können. Alles klar, ich bin Ischük, bin 26 und... Ja, was soll ich noch sagen? Ich bin Conan-Fan seit gut 14 Jahren, 13 Jahren. Seitdem es zum ersten Mal irgendwann in der Türkei lief und seitdem hat mich die Serie auch gepackt. Ja. Ja, Conan-Fan von erster Stunde praktisch. Ja. Ja, es sind ja eigentlich ziemlich viele, die generell so über RTL 2 und keine Ahnung was ganz früher zu Detective Conan gefunden haben und heute immer noch Fan sind. Wir hoffen mal, dass die nächste Generation auch von Viva dran bleibt. Ja, also bisher habe ich noch keinen einzigen Fan gefunden, der durch Viva auf Detective Conan gestoßen ist. Wäre natürlich mal gut zu wissen. Vielleicht ist unter unseren Hörern jemand, der durch Viva auf Detective Conan gestoßen ist. Der kann sich gerne mal bei uns melden. Also fände ich sehr interessant, mal zu wissen. Im Newsblog hatten wir doch letztens eine Umfrage gemacht. Und da haben, glaube ich, doch ein paar abgestimmt. Nicht sehr viele, aber doch ein paar, die jetzt bei Viva das erste Mal die Serie gesehen haben. Ja, ist doch immerhin was. Ja, aber heute zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts und zwar besprechen wir heute den ersten Kaito Kid Band, der ja schon vor ziemlich langer Zeit in Japan und auch schon vor ziemlich langer Zeit hier in Deutschland veröffentlicht wurde. Damals in Japan wurde er im Mai 1988, also schon Ewigkeiten her, da habe ich noch nicht mal gelebt, wurde da veröffentlicht und in Deutschland erschien der Band das erste Mal 2006. War dann allerdings schon vergriffen und wurde jetzt eben in der Treasured Edition neu aufgelegt. Man muss dazu sagen, die Treasured Edition ist praktisch auch eine Neuauflage, die auch in Japan veröffentlicht wurde. Ich meine, der erste, also die Bände waren in Japan auch vergriffen. Ist natürlich klar, wenn die 1988 veröffentlicht wurden dort oder beziehungsweise ein bisschen später natürlich, vor allem der vierte Band natürlich Jahre später. Ich stehe ja, natürlich aber nicht über 20 Jahre im Buchladen und warte immer auf eine Käufer. Ja, genau. Also die waren alle vergriffen und dementsprechend hatte sich Goshu Aoyama bzw. der Verlag Shogakukan oder irgendwie so hatte sich gedacht, man veröffentlicht was nochmal neu, haben dann die sogenannte Treasured Edition rausgebracht, dort vorne ein paar Farbseiten reingepappt und dann wurde das nochmal neu verkauft und dann hat EMA ist dann auch auf den Zug aufgesprungen und hat die Bände jetzt auch hier in Deutschland veröffentlicht, beziehungsweise ist noch dabei. Der erste Band ist jetzt da draußen und die anderen Bände folgen dann noch bis zum Januar, meine ich, 2013 sind hier alle da, oder Februar 2013. Anmerkung, Treasured Edition heißt ja so viel wie kostbare Ausgabe. Genau, also es ist eigentlich so eine Neuauflage mit ein paar Extras, wenn man das so sagen will. Gut, ja, wir wollen die Bände einmal durchgehen. Und was natürlich zuerst auffällt, ist natürlich die unterschiedliche Größe im Vergleich zu anderen Bänden. Also wenn man den Original Kaito Kid Band daneben legt, ich habe jetzt nur als Vergleich den Band 2 hier liegen, oder auch die normalen Conan Bände, dann fällt natürlich auf, dass der in der Länge ein bisschen länger ist als die anderen Bände und dementsprechend nicht ganz so gut ins Regal passt. Ist ein bisschen negativ, finde ich. Aber vielleicht ist es auch gerade das, was diese Treasured Edition eben so ausmacht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Cover. Also, das ist natürlich genau auch... Ich habe jetzt das Original vom ersten, vom Originalband nicht hier liegen, aber ich schätze mal, das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Ist eben ein bisschen stärker in Weiß gehalten und nicht mehr so rotlastig, wie es beim Originalband der Fall war. Dementsprechend, also finde ich auch gut gemacht, dass es eben auch einen neuen Anstrich bekommt, nicht in der gleichen Farbe veröffentlicht wird, vor allem, weil das alte Cover erinnert doch zu sehr an die alten Zeiten. Ja, es sieht also schon ein bisschen älter aus und auch der Kaito Kid Schriftzug auf dem alten Band, der sieht wirklich so nach den 90ern oder auch 80ern, vielleicht noch 80ern ja. aus. 80ern, ja. Also schon ziemlich alt. Wie alte Manga-Klassiker eben. Und jetzt bekommt dieser Band eben so einen neuen Anstrich und sieht aus wie so ein Band wirklich aus dem 21. Jahrhundert. Ja, finde ich auch, nicht ganz modern, und weiß passt ja auch ganz gut zu Kaido Kid. Genau, ich weiß auch gar nicht, warum er damals die Farbe Rot gewählt hat für das Cover, aber ist wahrscheinlich genauso wie bei Conan Braun für die Mauer gewählt wurde, warum auch immer eine Mauer da drauf ist. Also das hat ja irgendwie überhaupt gar keinen Sinn und Zweck, meine ich. Aus Langeweile wahrscheinlich. Ja. Na, das hat irgendwie was, diese Mauer. Ich finde auch, die gehört praktisch schon so zu Detective Conan, aber irgendwie so einen konkreten Sinn in der oder einen Einsatz in der Serie hatte die Mauer ja nicht. Also vielleicht kam er auf die Mauer irgendwie als Bezug zur Serie wegen den Fällen Case Closed und den versteckten Identitäten, die Charaktere, die immer durchs Schlüsselloch zum Vorschein kommen. Irgendwie kam er sicherlich drauf. Ja, ein Schlüsselloch in einer Mauer ist auch schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja, das stimmt, wo du sagst. Ja. Vielleicht eine Schlossmauer. Ja, irgendwie. Kann natürlich sein, Schlossmauer, ja. Toller Wortwitz überhaupt. ja. Aber was man zu dem noch sagen könnte, also der Band kostet im Vergleich zu den anderen Bänden jetzt 7,50 Euro, ist also eine Preiserhöhung um praktisch 50%. Die Originalbände kosten ja 5 Euro oder kosteten, die sind ja vergriffen, und demnach wurden die in letzter Zeit, beziehungsweise vor Veröffentlichung der Treasured Edition oder vor Ankündigung der Treasured Edition, auch mit 40 bis 50 Euro, kann man sagen, gehandelt. Und dementsprechend sind 7,50 Euro eigentlich auch tragbar, würde ich mal sagen. Ja, die Ankündigung hinten auf der Rückseite des Manga ist natürlich auch, macht praktisch heiß auf den Band, fand ich gut gelungen. Und auch das Bild auf der Rückseite ist mal wieder so typisch lustig Aoyama, wie er damals zu der Zeit noch war, und ja. Ja, ich glaube, durch Conan ist er so ein bisschen ernster geworden. Er hat ja dann erst Kaido Kid gezeichnet, das war sehr comic-lastig, also so auf Humor ausgelegt. Dann kamen die ganzen Mordfälle mit Conan, was am Anfang auch sehr humorvoll war. Jetzt mit der Zeit ist er doch so ein bisschen ernster, so vom Stil her geworden. Ja, genau. Also ich finde auch, dass Aoyama immer mehr ernstere Fälle macht und es kaum noch irgendwie lustige Szenen gibt. Manchmal kommt das auch ein bisschen in ein paar Fällen noch hervor, aber so generell war es früher in Detective Conan deutlich lustiger, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr den alle teilt. Trotz allem, die Kaito-Fälle in Conan, die sind ja noch humorvoll gehalten, finde ich eigentlich. Ja, obwohl die in Kaito Kid im Vergleich dazu finde ich doch schon ein bisschen lustiger. Also auch die beiden aktuellen Kapitel, die ja gerade in Japan veröffentlicht wurden und noch in Deutschland noch nicht abgedruckt sind, die fand ich auch viel lustiger als die normalen Kaito-Fälle in Detective Conan. Also ist wieder mein persönlicher Eindruck, aber... Ja, die Reihe unterhält auf eine andere Art und Weise, ne? Ja, ich habe das Gefühl, es sind zwei verschiedene Welten. Also irgendwie so, dass in Conan ist es alles ein bisschen ernster, so Mord und Totschlag. Oder irgendwas anderes. Schwarze Organisation. Banküberfall und Gift und ja, keine Ahnung was. Will ich nicht alles ausführen. Und Kaido Kid ist es mehr so Überfall und ja, keine Ahnung, die ganzen... Slapstick. So hat es auch Koshua Aoyama im Nachwort auch geschrieben. Er ist ja praktisch kein Dieb im eigentlichen Sinne. Er ist mehr so ein Komiker, kann man sagen, irgendwie. Also es ist fast schon komisch, was er da macht. Er will ja eigentlich nicht in dem Sinne klauen, sondern eigentlich nur die Mörder seines Vaters finden, welches richtig. Und damit sind wir schon tief im Inhalt. Ja. Ja, damit sind wir schon tief im Inhalt, wo wir eigentlich erst später hinkommen wollen. gut. Also was auf der Seite natürlich noch fehlt, ist diese berühmte Titelstory, die man aus Conan kennt, aber naja, ich glaube, bei 4 Bänden kann man auch nicht so viel draus machen. Ich weiß nicht, wie viele Bände da noch folgen. Also die Serie ist noch nicht abgeschlossen, muss man dazu sagen. Es kommen noch neue Kapitel unregelmäßig in Japan heraus. Dann würde ich sagen, schlagen wir mal irgendwie auf. Also zu Beginn des Bandes sieht man natürlich wieder ein paar Farbzeichnungen, die im Original-Kit-Band, glaube ich, nicht enthalten sind, soweit ich informiert bin. Ich habe den ersten Band leider nicht. Da bist du richtig informiert. Ich finde die auch sehr gelungen und es ist so praktisch so ein Extra, das es hier gibt. Es fällt mir auch ehrlich gesagt schwer zu unterscheiden, welche Zeichnungen er damals gemacht hat praktisch und welche von heute sozusagen sind. Das wird ja irgendwie, da steht ja direkt vorne drin, das ist aktuelle und damalige Farbillustration zu Kaito Kid von eurem Meister Goshu Aoyama gibt. Ja, die meisten sind ja mit Conan zusammen, muss man sagen. Da ist ja auch eins, glaube ich, von dem Kinofilm oder von seinem ersten Auftritt. Und richtig, vom ersten Auftritt. Ja, das sind ziemlich viele Farbseiten, muss man dazu sagen. Also die auf dem ersten Bild ist Kaito Kid standardmäßig zu sehen. Ich würde mal schätzen, dass das Bild von früher ist. Hat irgendwie so mit der Krawatte auch so irgendwie so einen älteren Touch, finde ich. Ich weiß ja nicht, ich kann es nicht so wirklich zuordnen, muss ich ehrlich dazu sagen. Die beiden auf der nächsten Seite. Das linke Bild ist, glaube ich, jedem irgendwie in Erinnerung geblieben. Also wenn ihr die beiden jetzt nicht habt, tut mir leid, dass ihr euch das nicht vorstellen könnt. Aber das linke, das kennt man so praktisch als Kaito Kid. Ich glaube, es ist auch nicht wirklich Kaito Kuroba, sondern das ist, glaube ich, sein Vater Toichi. Heißt er Toichi? Ja, genau. Ja, das rechte Bild sieht auch ein bisschen älter aus, also mit dem Monokel oder so und den Augen und so weiter. Ja, das sieht man meistens, finde ich, auch immer so an den Augen, und oft hat er immer so ein paar Striche unter den Augen gemacht früher. Kann man das auch mal gut erkennen. Ja, stimmt, sieht ein bisschen älter aus irgendwie. Hat er wahrscheinlich unter Verschluss gehalten lange. Das auf der nächsten Seite ist dann natürlich wieder ein bisschen aktueller, wo Kaito Kid so im Conan-Ziel grinst. Das ist natürlich, glaube ich, auch von... das ist aus Band 16. Das ist ja eigentlich der Titel. Nur Conan, nicht in Kaito Kid gewandt, denke ich mal. Stimmt. Ja. Der Hut ist ja fast größer als der Körper. Ja, genau, das ist nämlich das, ich habe den Band 16 hier gerade liegen von Conan, das ist nämlich der Conan von der Titelseite des 16. Conan-Bandes. Ach, daher kommt der wurde da abgedruckt. Also praktisch das ist eine aktuelle Zeichnung, kann man so sagen, beziehungsweise Band 16 ist auch schon ein paar Jährchen her. Demnach so mittendrin wahrscheinlich irgendwo wurde er mal gezeichnet. Ja, die Farbillustration zu seinem ersten Auftritt im Conan-Manga, die hier auch auf zwei Seiten eine Seite und eine Doppelseite ausgeführt wurden, die sind wahrscheinlich ziemlich aktuell, wurden neu gezeichnet, schätze ich mal. Ich glaube nicht, kann er ja damals gar nicht gezeichnet haben, oder er hat es alles schon so weit vorausgeplant und gezeichnet, dass er genau wusste, wie Conan und Kaito Kid aufeinandertreffen würden das erste Mal. Finde ich auch sehr gelungen, vor allem die Doppelseite ist sehr cool, wo dann noch Conan und Shinichi in groß gezeichnet werden, in unterschiedlichen Farben, einmal in blau und grün, Kaito Kid hinten in groß und vorne, wie er so herunterschaut auf Conan und der, heißt er Toto Tower oder Tokyo Tower? Ja, in der Serie war, finde ich, Tokyo Tower. Aber ja, der Turm, ihr wisst, welchen ich meine, aus dem 13. Film. Der große Rote. Das ist der, oder? Ja. Im Hintergrund. Der von den Schwarzen beschossen wird. Genau. Tiefschwarzer Spoiler jetzt hier. Ja, finde ich sehr gelungen, diese Doppelseite, muss ich ehrlich sagen. Also macht sich gut. Ja, und auf der nächsten Seite ist dann wieder eine doppelseitige Illustration zu Kaito Kid, wie er mit Conan in einem, ich weiß gar nicht, wie man das Gefährt nennt, ist wahrscheinlich auf jeden Fall. Motorrad mit Anhänger? Ja, kann man so bezeichnen. Gibt's ja nicht irgendein Fachbegriff für? Keine Ahnung. Auf jeden Fall verfolgt von zahlreichen Helikoptern und Polizeiwagen. Das stammt, glaube ich, aus einem älteren Fall aus Detective Conan. Ich bin jetzt nicht der Kaito Kid-Experte. Ich meine, das war... Ich glaube, das war bei den Episoden Ende der 300er irgendwo. Ich glaube, der erste Fall mit Chirokichi oder so. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo... Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Also es ist auch schon ein bisschen älter her. Ich weiß nur noch, dass dieses Motiv auch einmal im Conan-Kalender abgedruckt war. Ich weiß gar nicht, das ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist auf jeden Fall sehr actionreich, nicht? Und vor allem, wie dicht die Helikopter da fliegen. Die sind ja schon Meister des Flugs. Nebenbei, ich habe gerade nachgesehen, es dürfte Motorradgespann heißen, das Gefährt. Ah, okay. Also ein Zweirad mit Beiwagen. Und da gibt's noch eine Seite mit einer Farbillustration, wo Conan und Kid zusammen zu sehen sind. Ich glaube, das ist auch ein bisschen aktueller. Also die Farbseiten sind auf jeden Fall sehr viele. Und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, das hier so als Einstieg in diesen neuen Band zu haben. Also es ist eine super Einleitung in die Neuauflage des Kid-Bandes. Und ja... Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Inhalt kommen, würde ich noch einmal gerne auf die Credits sozusagen, ich glaube, die nennt man auch nur bei Kinofilmen so, kommen, die ja diesmal nicht am Anfang des Bandes, sondern ganz hinten abgedruckt sind. Da fällt zunächst einmal auf, dass unser altbewährtes Team aus den Conan-Manga, die wir sehr schätzen und mit dem wir auch bereits ein Interview geführt haben von Kevin, der heute leider beim Podcast nicht dabei sein kann, durch diesen Band allerdings auch zu einem großen Kid-Fan wurde, wie ich erfahren durfte. Hier mal liebe Grüße an ihn. Ich weiß, dass er den Podcast sowieso nicht hört, also ist auch egal. Auf jeden Fall wurde unser altbewährtes Team ersetzt und dieser Band wurde von Costa Caspari übersetzt. Ja, freut mich sehr, dass wir mal neue Übersetzer haben. Mir ist überhaupt auch aufgefallen, dass es in diesem Band, glaube ich, so gut wie kein Rechtschreibfehler und also es war eigentlich einwandfreies Deutsch, muss man so sagen, gab. Und ja, sonst die weiteren Informationen. Wir hatten das vorhin kurz nochmal verglichen, bevor diesem Podcast. Der verantwortliche Redakteur ist natürlich gleich geblieben. Gestaltung auch, Koordination auch. Nur der Druck und die Verarbeitung haben sich geändert. Die werden jetzt von GGP Media GmbH aus Pößneck absolviert. Und Pößneck ist in Thüringen, wie wir gerade eben noch recherchiert haben, falls euch das interessieren sollte. Vielleicht wegen der Farbseiten jetzt extra, die haben eine andere Druckerei oder so, naja, man weiß es. Genau, also ich kann nochmal die verantwortliche Redakteur ist Stefan Hautog, Gestaltung von Claudia V. Willhauer, Koordination von Theresa Lindenstrut und unsere altbekannte Nadine Steinkreisel ist leider wieder nicht dabei, das ist natürlich wieder sehr zu bedauern. Und auch der Buchdruck oder die Buchherstellung ist in diesem Band wieder nicht erwähnt worden. Ich glaube, EMA hat da grundsätzlich einen Rundumschlag gemacht und das aus ihren Manga verbannt. Ja. Was man sonst noch zu diesem Band sagen könnte, also ich meine gelesen zu haben, dass die erste Auflage bereits wieder vergriffen sein soll, sodass EMA schon mit der zweiten Auflage jetzt, dass sie die zweite Auflage schon vertrieben haben. Wäre natürlich sehr wünschenswert, dass EMA damit auch gute Verkaufszahlen erreicht. Zumal ja die Serie auch ziemlich gut ist und auch altbekannt und schon immer begehrt war von den Fans. Ich meine, es gibt auch viel mehr Kaido Kid Fans sozusagen als Conan Fans, also in diesem Sinne. Also die kommt mir auf jeden Fall irgendwie so vor. Also dies möchte ich nicht bestätigen. Es gibt ja auf jeden Fall sehr viele Kaido Kid Fanatiker sozusagen, also die ja wirklich Kaido Kid lieben und mit Conan sozusagen nicht so viel am Hut haben praktisch. Also nur oberflächlich würde ich mal so bezeichnen. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Inhalt. Das ist nämlich das Wichtigste an so einem Manga-Band, glaube ich. Wir haben jetzt auch schon genug Zeit mit dem Layout und sonstigen Kram verschwendet, den hier, glaube ich, so gut wie niemanden interessiert. Also der Band hat zahlreiche Kapitel. Ich glaube, das sind 6 Stück. Kaito ist wieder da. Das große Polizeiaufgebot, das Herz der Maschine, ein harter Tag im Leben Kaitos, das Piraten-U-Boot, die scharlachrote Verführung und dann kommt noch Bonus, Kaido Kid Outtakes und eine Playback-Episode. Ja. Also, Kaito ist wieder da. Ja, der Titel kündigt ja schon einiges an. Aber zunächst einmal sehen wir, wie ein Diebstahl begangen wird von Kaito Kid. Zumindest so, wie es den Anschein hat. Und dann werden wir auch gleich wieder an eine Oberschule eingeführt an die Ekoda-Oberschule und da sehen wir Aoko Nakamori, die Tochter vom Kommissar Nakamori und ihren bekannten Klassenkameraden und Freund Kaito Kuroba. Ja, und da gibt es schon ein bisschen Streiterei zwischen denen und da kommt man auch schnell zum Thema des neuen Diebes von Kaito Kid und Kaito Kid, also Kaito Kuroba will sich dann mit Kaito Kid messen. Als nächstes sehen wir dann auch Nakamori, der dann sich ganz auf die neue Ankündigung von Kaito Kid vorbereitet, der ganz versessen ihn jagt, wie wir es ja auch schon aus Detektiv Conan gut kennen. Und da sehen wir auch schon, den gab es auch schon seit 1988 und ist quasi sein erster Auftritt dann auch. Und da sehen wir dann auch, wie Kaito sich mitmischt und und dann entdeckt eben Kaito Kid Kaito Kuroba im Haus in seiner eigenen Wohnung eine interessante Sache, nämlich zu seinem Vater, Toichi Kuroba, der sich, der eigentlich ein berühmter Zauberkünstler ist und sich dann entpuppt als der frühere Kaito Kid, und das interessiert seinen Sohn natürlich sehr, und dieser schlüpft dann sofort auch in, nimmt dann auch die Kleidung und trifft dann auf im Showdown auf diesen vermeintlichen anderen Kaito Kid, der sich da auch als Gehilfe des seines Vaters früher herausstellt, nämlich Konosuke-ji. Ich glaube, so wird der Name ausgesprochen. Ein Assistent, und beiden gelingt es, doch zu fliehen nach diesem Diebstahl. Und ja, und das ist natürlich für Kaito Kid ein Erfolg, und er beschließt auch, die Rolle, das Erbe seines Vaters dann anzutreten und fortan als Kaito Kid aufzutreten, zumindest nachts. Ja, und tagsüber hat er dann weiter natürlich Kontakt mit Aoko, und am Ende gibt es natürlich auch noch eine lustige Szene, wie auch hier und da im Verlauf des Kapitels auch sehr oft, auch zu Beginn, auch wieder zwischen Kaito und Aoko, wo es dann auch um Fische geht, um seine Angst vor Fischen, wo Aoko dann einen Fisch zum Abendessen hat und für ihren Vater zubereitet, und dann der Diamant dabei ins Fischmaul reinfällt, als Kaito Kuroba erschreckt, und später dann der Kommissar dies bei seinem Abendmahl den gestohlenen Stein entdeckt. Ja, und den Fisch, den erfahren, dazu kommt hier auch noch einiges später, also es wird ja rundum später noch weiter thematisiert. Ja, der Fisch ist praktisch der Running Gag hier der Serie. Ja, kann man so sagen, ja. Oder zumindest Band 1 ziemlich auch sehr oft, ja. Später auch in Band 5 ebenfalls, glaube ich. Ja, also ich finde das erste Kapitel eigentlich sehr gelungen. Es gibt also einen guten Einstieg, obwohl die Zeichnungen natürlich noch ein bisschen älter sind. Also es ist ja praktisch noch die Zeichnungen von damals. Nicht praktisch, es sind die Zeichnungen von damals, 1988. Und das sieht man den natürlich auch an. Also es ist nicht mehr so gezeichnet, wie Aoyama das heute machen würde. Wenn er das heute zeichnen würde, würde, glaube ich, eine ganz andere Aufteilung der Seiten wählen, das vielleicht auch viel ernster machen. Ja, so der Fisch, ja? Insgesamt sind ja die Charaktere vom Gesicht her, vom Körper, eher so rundlicher gestaltet, als wie wir es eben von Detective Conan gewohnt sind. So würde ich das mal sagen, oder? Ja. Also ich finde es ziemlich lustig, und der Einstieg im ersten Kapitel ist natürlich auch der, dass Kaito Kuroba eben herausfindet, dass sein Vater Kaito Kid war und dann eben selber die Rolle des Kaito Kid annimmt. Das finde ich hier sehr gelungen, also dass man das so einen Einstieg wählt. Obwohl ich sagen muss, dass es ein bisschen komisch war, dass hier praktisch die Organisation im ersten Kapitel gar nicht auftaucht. Also von Conan ist man natürlich was anderes gewohnt. Da war ja im ersten Kapitel gleich die Organisation mit dabei, und die spielte auch im weiteren Verlauf eine zentrale Rolle. Hier hat man einfach Kaito Kuroba wird zu Kaito Kid, und man weiß gar nicht, wen er eigentlich so wirklich jagt. Also es ist, passiert ja im ersten Band auch noch nichts weiter dazu. Das wird dann alles erst in den späteren Bänden herauskommen, so wie ich das bisher gehört habe. Ich kenne die Bände alle noch nicht. Aber dennoch finde ich das erste Kapitel eigentlich sehr gelungen. Und es gibt auch einen guten Einstieg in die Serie, der auch vor allem sehr lustig ist. Und ist natürlich ein guter Unterschied mal auch zu Detective Conan, dass nicht alles so ernst ist, sondern auch ein bisschen lockerer gesehen wird. Also Aoyama hat auch andere Seiten, muss man dazu dann sagen. Die direkte Parallele zu Conan ist ja auch dann, dass eben Kaito Kuroba zu Kaito Kid wird und Detective Conan, Shinichi Kudo zu dem kleinen Conan. Aber es gibt da einen, denke ich, einen Unterschied. Und zwar ist Shinichi Kudo ja bereits, kann man sagen, Detektiv. Sein erster Fall ist ja schon länger her. Und in diesem ersten Kapitel begeht er ja, glaube ich, zum ersten Mal einen Diebstahl, zumindest in dieser Form, als Kaito Kid. Der erste Fall von Kudo war ja in der Fluglinie Richtung Los Angeles. Ja, das stimmt. Das ist ganz interessant gelöst, dass man hier praktisch das Leben des Protagonisten von Anfang an erblickt, also jetzt als Kaito Kid. Bei Shinichi kannte man ja wirklich nicht den Einstieg, wie er als Detektiv anfing. Der war ja schon in aller Munde quasi, ne? Ja, genau. Genau. Wurde heftig von Meguri auf die Schulter dann gepatscht, da erinnere ich. Ja, erste Folge. Der ältere Mann im Rollstuhl. Genau. Ja, also um mal zur Bewertung zu kommen, die wir hier nicht vergessen wollen, ich weiß gar nicht, ich würde dem Kapitel vielleicht 3 von 5 Kaito Kid Monokeln geben. Also es ist ein guter Einstieg, aber man hätte auch deutlich mehr noch irgendwie rausholen können, habe ich das Gefühl. Also es war nicht so ernst und es wirkte mehr so wie eine Comedy-Serie und bisschen der Mystery-Teil, wie es ja von EMA klassifiziert wurde, wurde glaube ich ein bisschen hinten angestellt und das, ja, also, ja, ist ein bisschen, ich würde sagen 3 von 5 ist da eigentlich eine gute Mischung, würde ich sagen. Ja, ich würde mich da gleich anschließen, ich gebe auch 3 von 5 Monokeln. Der Anfang ist recht humorvoll gehalten, da mit der Unterwäsche im Klassenzimmer und so. Und ja, das Mysterium um Kaitos Vater ist, naja, weckt jetzt nicht so ein großes Interesse, eben wie du schon sagtest, dass die Organisation noch nicht dabei ist. Und ja, es ist relativ offen und am Ende dann der Fisch. Also ja, ich bleib bei meinen 3, denke ich. Ja, ich würde dafür auch 3 von 5 geben. Also man sieht ja auch, wie er dann praktisch freiwillig auch in die Rolle von Kaito Kid schlüpfen wollte. Des Weiteren, ich find's halt auch interessant, dass sie ihm halt schon so viel Charakter auch geben im ersten Band, dass man halt, dass er schon sehr facettenreich ist und sogar auch seine negativen Eigenschaften, also wovor er am meisten Angst hat, finde ich halt interessant, dass sie das einfach so dazu packen als uninteressante oder interessante Info. Ja, also ich finde, der Fall gehört sicher nicht zu den überragendsten, beziehungsweise dieses Kapitel und möchte aber weder 4 noch 2 von 5 geben. Aus dem Grunde haben wir tatsächlich eine einheitliche Entscheidung und ich gebe auch von 3 von 5 Kaito Kid Monokel sind es, glaube ich. Oha, ja. Das haben wir ja wirklich selten, dass wir alle übereinstimmen. Ja, genau. Also manchmal schon, wenn wir weniger im Podcast sind, aber in der heutigen Runde denke ich, ist das doch schon... Ja, würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Kapitel, das große Polizeiaufgebot. Ja, also es geht praktisch darum, dass... Ich muss dazu sagen, ich habe die Anime-Umsetzung davor auch schon gesehen. Ich glaube, das Kapitel wurde auch schon im Anime umgesetzt. Und fand das da schon sehr gelungen. Als ich jetzt das Kid-Kapitel hier in diesem Band gelesen habe, war ich selber überrascht, wie das denn im Anime umgesetzt wurde. Also es war ja praktisch schon gleich, aber es war doch ein bisschen weiter ausgeschmückt da. Also es geht praktisch darum, dass eine Prinzessin nach Japan kommt. Ist glaube ich Japan. Und Kaito Kid soll dort eben, will dort etwas stehlen und dann kommt es eben zu einem großen Polizeiaufgebot, wie es der Kapiteltitel ja schon sagt. Zuvor spricht Kaito Kid allerdings noch mit Nakamori, also Kaito Kuroba spricht mit Nakamori und der darüber traurig ist, dass er Kaito Kid eben nicht fangen kann. Und ja, am Ende überlässt Kaito Kid sozusagen Nakamori noch ein wenig die Bühne und gibt ihm auch eine Chance, sich zu profilieren und mal einen Erfolg gegen Kaito Kid zu erzielen. Ja, also ich finde das Ganze sehr gelungen. Ist mal ein etwas anderes Setting als noch im ersten Kapitel. Also man hat jetzt natürlich noch nicht so viel Vergleichspotenzial. Aber ich finde es auch lustig gemacht und trotzdem ist ein gewisser Ernst auch noch da. Also es geht ja um den Fall praktisch. Aber ja, trotzdem ist es gut gemacht und auch das mit Nakamori und so gibt noch ein paar Hintergrundinformationen und es ist nicht nur so, dass Kaito Kid auftaucht, sondern eben auch, dass Kaito Kuroba und Nakamori und sowas geben dem Ganzen noch so eine Handlung abseits der Kaito Kid Diebstähle. Gut, also ich würde dem Ganzen wenn ich das bewerten müsste, es ist immer schwer das zu bewerten, weil auch der Zeichenstil ein bisschen älter ist und ja, also insgesamt würde ich ihm vielleicht 4 von 5 Kaito Kid Monokeln geben. Ja, und wieder schließe ich mich an. Ich würde auch 4 geben. Also ich finde den Fall ganz stimmig gemacht. Einerseits gibt es ja jetzt diese Prinzessin, die da kommt und mit der Kaito Kid so seine Spieße treibt. Als Frauenheld wieder. Andererseits ist dann diese ernste Szene da am Flussufer mit Nakamori, der sich ihm gegenüber öffnet, was ich sehr gelungen finde. Und ja, bietet einiges, das Kapitel, finde ich. Ich blätter mal kurz noch durch. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch mit dem Bösewicht, der da wirklich auf ihn schießt, während der Nakamori ihn nur fangen will. Und Nakamori da wirklich nur Rivalen bekommt von der Polizei. Und der Angst hat, dass er seinen Job verliert. Jo, sehr schön gemacht eigentlich. Ah, was mir gerade noch auffällt, auf der letzten Seite des Kapitels, will sich ja praktisch Kaito Kuroba sozusagen als Kaito Kid, will bekannt geben, dass er das ist. Dann sagt er am Ende noch, dass er, also dieses Ich bin, das kennt man ja auch von Conan, dass er häufiger ran die Identität gestehen will und es dann doch nicht macht. Also so ein praktisch auch so eine Parallele dazu irgendwie. Ich erinnere mich gerade an die eine Szene im Zug, wo Conan schon die Brille abgenommen hat und so weiter. Oder mit Kamen Yaiba und so weiter. Also auch wieder einige Parallelen zu Conan hier. Ist natürlich klar, dass es immer Parallelen gibt, ist halt gleich Autor und Zeichner. Ja, wobei ich denke, dass das hier mit der Übersetzung ein bisschen unglücklich gelöst ist mit der Sprechblasenaufteilung. Weil er sagt dann da oben links auf einmal, ich bin, und guckt schon so komisch. Und ich glaube, das ist ein bisschen schlecht aufgeteilt hier in der deutschen Umsetzung. Ja, er sagt ja dreimal, ich bin. Hm. Also so praktisch irgendwie so, naja. Okay. Weil ich glaube, er verhaspelt sich erst rechts so ein bisschen und dann kommt links oben halt, ich bin, und naja. Ist ein Detail. Okay. Ja, habt ihr noch eine Bewertung, Clemens oder Üşük? Also ich würde dem Kapitel auch 4 von 5 Kaito Kid Monocle geben. Vor allem, da man auch dann, ja, die Beziehung zwischen Kaito und Nakamori auch sieht. Und dass Kaito ihm auch nicht wirklich was Böses will. Außerdem finde ich halt, ist halt auch interessant, dass Gosho Aoyama Kaito auch als Charmeur auch zeigt und zeigt halt, wie er auch bei seinen Diebstählen auch vorangeht, also welche Mittel er sonst so noch benutzt, außer Zaubertricks. Ja, diesen Punkt fand ich auch ganz interessant. Und das gab diesem Kapitelfall eine ganz interessante Atmosphäre, auch diese Beziehung zu Prinzessin Anne oder Anne. Und ich bleibe dennoch bei 3 von 5 und finde den auch eigentlich so eine solide Fortführung des ersten Falles. Und was auch interessant ist, da wir hier schon direkt sehen, im zweiten Fall, wie Kaito Kid sich in direkt schon eine weibliche Person verwandeln kann. Und das zeugt ja schon von einer sehr guten Wandlungsfähigkeit, die vielleicht schon sich entweder im Zwischenraum entwickelt hat oder schon eher zu frühen Zeiten erfahren konnte oder antrainiert hat, ja. Ja, kann ja auch, zumindest im Anime sieht man das ja, perfekt Stimmen imitieren. Und ich glaube, in der Anime-Fassung hat er sich dann auch in Conan und alle möglichen Leute verwandelt noch. Das war da auch immer so ein Running Gag, dass Conan immer da auftaucht. Hier ist es ja nur Aoko, nicht? Ja, im Anime klingt das dann wirklich auch immer sehr unterhaltend, wenn die Stimmen nachgemacht werden. Bei Wermut kam das ja zum Beispiel nur, kam das nicht so im unterhaltenden Sinne rüber, weil sie das eben in Perfektion nur bei Dr. Areide gemacht hat. Und den hat man auch zu dieser Zeit natürlich für diesen Mann gehalten, deswegen auch. Man merkt, dass wir alle vor allem Conan-Fans sind, mit den ganzen Anlehnungen hier an die Conan-Kapitel. Ich würde sagen, wir machen dann mal weiter mit dem nächsten Kapitel, das Herz der Maschine. Und da möchte Clemens mal was zu sagen. Ja, ich bin zu hören, oder? Ja, gut. Ja, genau. Okay. Ja, in das Herz der Maschine ist ja auch so ein interessanter Titel, vielleicht ein wenig anders als die vorherigen. Und hier geht es um einen etwas seltsamen Kaito-Kid. Und da haben wir so eine mysteriöse Einführung, in dem jemand auch umgebracht wird, ermordet wird, und das von keinem geringeren als von Kaito Kid. Ja, und der sieht echt etwas seltsam aus, aber dazu kommen wir dann gleich. Und dann wieder ein schöner Morgen in der Ekoda Oberschule, und da kommt es dann auch zu einer mysteriösen Situation, in der Kaito Kuroba Aoko seine Liebe gesteht oder einfach so äußert, warum er sich so seltsam verhalte. Und dann geht es auch weiter, wo man sieht, wie dann Kaito zu Ogami Electronics geht, diesem Unternehmen, wo auch die erste Szene war. Und dann sieht man auch den echten Kaito, der anscheinend gefesselt ist und sich damit auch entpuppt, dass es sich bei diesem falschen Kaito-Kid eigentlich nur um einen interessanten, intelligenten Roboter handelt, der von diesem verrückten Wissenschaftler entwickelt wurde und sich immer mehr anpasst, also so ein Android, und immer perfekter werden möchte und bis er letztlich den echten ersetzt. Ja, und dazu macht er auch das, was Kaito Kid macht. Er kündigt an, etwas zu stehlen und was war das jetzt? Ja, genau, er hat eine Bombe gelegt. Ich hab's jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, er kam mit seinem Greifarm darüber, oder? Wie war das? Ich komme gerade. Ach so, da im Schloss, nicht? Ja, da hat er eine Bombe gelegt mit so einem Selbstzerstörungsmechanismus, mit so einem Countdown. Was meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Jedenfalls hat er dann, kommt es dann auch, kann sich der echte Kaito befreien und, ja, und es kommt dann auch letztlich zum Showdown zwischen dem Roboter und dem Android und dem echten Kaito-Kid. Und da gibt es nur das Problem, dass der Roboter nun so 0,4 Sekunden sind es, glaube ich, seine Schritte, die Kaito macht, schneller vorausberechnen kann und somit entgegenhandeln kann und vermeintlich nun Kaito-Kid keine Chance hätte. Doch dann kommt ihm eben die Idee, sich so zu stellen, als würde er sich selber in den Kopf schießen. Aber er tut es nicht, er täuscht es vor und ja, und der hat es natürlich schon vorberechnet, der Android, und er schießt sich selber. Ja, und damit ist der Roboter nun weg. Er bezeichnet sich als gestorben, also er sieht sich als gestorben an, weil er doch ein Mensch ist. Und ja, und damit muss sich natürlich auch Kaito Kid entschuldigen, weil der Abend eben nicht von ihm geplant war. Und ja, und dann gibt es eben wieder einen neuen Tag mit Kaito und Aoko, und ja, da gibt es natürlich dann eine peinliche Situation in der Klasse. Aoko ganz schüchtern, und da auf der Tafel steht dann: alles Gute zur Verlobung, Aoko plus Kaito. Ja, was natürlich Kaito überhaupt nicht versteht, und damit ist auch wieder ein Fall zu Ende. Ja, ich muss man sagt ja gar nicht Fall, oder? Oh ja, Kapitel wahrscheinlich. Oder Raubzug, ja. Bei Kaito Kid könnte man schon sagen. Genau, richtig. Ja, also ich muss ja sagen, mir hat das Konzept ja ganz gut gefallen, dass Gosho Aoyama mal von den Raubzügen absieht und mal so einen Roboter-Fall hier macht mit so einem Kaito-Double. Ja, da haben wir die Frage immer, ist der Roboter dem Menschen überlegen, und wer ist jetzt wer? Wer ist Roboter? Wer ist Mensch? Das sind ganz interessante Gedanken, die dahinter stecken. Aber ich fand so zwei Stellen so ein bisschen unlogisch. Einmal diese Bombe, die dann im Schloss explodiert, die hat einen Timer von 15 Sekunden. Man sieht so, wie sie sich erst in Ruhe unterhalten, nachdem er die Bombe gezündet hat. Und dann ist er auf einmal draußen und das sind immer noch über 5 Sekunden und er ist schon irgendwie einen Kilometer gelaufen. Und Kaito schafft es dann noch, sich in 3 Sekunden zu befreien und da irgendwie rauszukommen. Das ist doch schon... Teleportation. Kennen wir doch von Kaito Kid, ja. Ja, genau. Und in die zweite Szene, die du vorhin beschrieben hast, Clemens, da wo die sich gegenüberstehen und sich Kaito die Pistole an den Kopf hält. Naja gut, es ist zwar ein Roboter, aber ich denke, er müsste trotzdem wissen, dass er denn sich selbst zerstört, wenn er das macht. Naja gut, ich fand es ein bisschen sehr merkwürdig. Tja, vielleicht geht es dann... Es geht wahrscheinlich dann doch nur darauf hinaus, dass Mensch eben Roboter und Androiden niemals Mensch sein kann und so. Das sollte irgendwie zum Vorschein kommen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, dass Roboter irgendwie nicht so an den Tod denken oder ja, nicht menschlich genau denken. Ja, keine Todesangst haben. Und ich finde den Fall relativ, das Kapitel, den Raubzug, relativ, ich bin schon an Fall gewöhnt hier von Conan, schwer zu bewerten irgendwie. Also es ist eigentlich, finde ich, kein Kaito-Kid-Kapitel, weil es total anders ist und es hat nicht so diese typischen Elemente. Aber das Konzept ist ganz interessant. Also ich schwanke so zwischen 2 und 3 bei der Bewertung. Schwierig. Ja, also ich finde den Fall ziemlich komisch, muss ich dazu sagen. Als ich den das ich erstmal gelesen habe, also ich habe das jetzt bisher erst einmal gelesen, und auch erst vor kurzem, also ich habe den Band ja jetzt das erste Mal gelesen, wie ihr vielleicht schon alle wisst, wie ich es hier mehrmals gesagt habe. Ja, also ich fand's ziemlich komisch, also ich finde, das passt nicht wirklich in diesen Kaito Kid Manga hier rein, und danach geht's auch direkt mit was anderem wieder weiter, und das hat einfach irgendwie gar nichts mit Kaito Kid zu tun, und demnach würde ich auch zu eher weniger Monokeln tendieren. Ich war da bei einem, aber jetzt durch eure Erklärung ist mir schon einiges klar geworden, was beim Lesen nicht ganz so klar war, und demnach würde ich vielleicht auch aus Sympathie mit Kaito Kid in diesem Fall, ja, merkt euch, Sympathie mit Kaito Kid, zwei Monokel geben. Also ich bin mal großzügig und will hier nicht nur ein Monokel geben. Ja. Also ich find's nicht wirklich gut, muss ich dazu sagen. Die anderen Kapitel sind deutlich besser. Ja, war schon ein bisschen konfus, muss ich auch sagen. Ja, also ich kann mich dir anschließen, ich würde dem Fall auch zwei Monokel geben. Die Idee an sich ist eigentlich gut, aber ich finde, es passt einfach nicht ins Kaito-Setting rein irgendwie. Es hätte eigentlich jede x-beliebige Geschichte auch sein können mit einem Dieb. Hm. Ja, stimmt. Also es gibt nichts Besonderes, was Kaito Kid hier irgendwie ausmacht. Und vor allem auch diese Kampfszenen am Ende, mit wo er mit Karten rumschießt und keine Ahnung was, das ist irgendwie nicht Kaito Kid. Also Kaito Kid ist mehr so der Gentleman und nicht so der, der einfach wild um sich ballert und keine Ahnung was. Also obwohl es hier Karten sind, okay, das kann man noch durchgehen lassen, aber trotzdem, irgendwie hat das nichts mit Kaito Kid so in diesem eigentlichen Sinne zu tun, irgendwie. Ich finde das nicht gut. Muss auch mal gesagt sein, dass ein Fall von Aoyama nicht gut oder ein Kapitel ist, fange ich auch schon an hier. Ja, nicht gut ist. Sag ich ja, wir sind schon in unserem Schema. Wir sind geschädigt fürs Leben. Ja, genau. Conan hat mein Leben zerstört. Apropos Conan, hier sehen wir natürlich auch wieder die Parallelen, ne? Ein verrückter Wissenschaftler mit Mundschutz. Ja, also. Solche Leute gibt's auch in Conan, ne? Ja, jedenfalls. Fehlt noch, dass sich jemand eine doppelte Identität anlegt und auf einmal eine Brille trägt. Ja, okay. Ja, also soll ich jetzt meine Bewertung oder möchtest du noch irgendwas? Nö, mach ich deine Bewertung erst. Achso, okay. Ja gut, also meine Bewertung liegt wohl daran, das Ergebnis, dass ich das jetzt nicht zu sehr auf Kaito Kid beziehe, einfach so das Konzept an sich fand ich doch ganz okay und deswegen bleibe ich noch bei 3 von 5 Punkten auch hier. Ja. Punkten, Kid-Monokeln. Ja, oder Kid-Zylindern oder... Genau, Punkte sind viel zu neutral. Kid-Karten oder keine Ahnung was. Ja. Sagen wir Kaito Detective Kids Voice Roboter. Abzeichen. Roboter-Monokel. Ja, genau. Ja, was Aoyama denn noch hier in den Kommentaren am Ende erwähnt hat, auf das Kapitel anspielen, ist, das auf Seite 86 hat er erwähnt, oben in dem Panel sind die Pupillen so etwas anders gezeichnet und da hat er sich wohl an einem Vorbild orientiert oder an einer Manga-Zeichnerin, die er sehr mag. Das ist auch ganz interessant mal zu bemerken, weil die Augen da sind wirklich komplett anders gezeichnet. Stimmt. Kommen wir zu Kapitel 4. Das heißt, ein harter Tag im Leben Kaitos. Also beginnt tut's mit einem Raubzug, da will er eine Krone stehlen, wo er jedoch von Kommissar Nakamori daran gehindert wird, sodass er den Raubzug nochmal erneut ankündigt und ja, für einen späteren Zeitpunkt plant. So fängt das Kapitel an. Es geht dann relativ schnell auch rüber zur Schule, wo Aoko mit Kaito ein Date haben möchte. Sie fleht ihn regelrecht an, aber das macht sie nicht das macht sie nicht, weil sie jetzt da irgendwie das Date im Sinn hat, sondern weil sie ihrem Vater ein Versprechen gegeben hat, weil der Vater bei dem Raubzug den Verdacht hatte, dass Kaito Koruba Kaito Kid ist. Daher geht sie ihrem dem Gefallen oder der Bitte nach von ihrem Vater, lockt Kaito ins Tropical Island, Tropical Land, auch wieder mal eine Anspielung auf Conan. Verbringt sie dann so ziemlich den gesamten Tag ohne weiteres den Tag mit Kaito, bis bald irgendwann ins Kino gehen und Aoko Kaito mit der Handschelle an sie fesselt um sich auch selbst zu überzeugen, dass Kaito Kuruba nicht Kaito Kid ist und dass Kaito Kid zum selben Zeitpunkt auch den Diebstahl durchführen wird. So dass dann Aoko ihrem Vater gegenüber die Argumentation hat, ja, er war doch bei mir gewesen im Kino. Jedoch konnte sich dann Kaito dann doch irgendwie lösen. Er hatte einen gefälschten Arm gehabt, an dem sich Aoko angeklemmt hat, sodass er halt ohne weiteres dann die Krone erneut stehlen kann, während Aoko im Kino gespannt auf den 3D-Film guckt und nicht bemerkt, dass da eine komische Plastikpuppe neben ihr sitzt. Nachdem Kaito, Moment mal, ich muss kurz nachgucken, hat er jetzt die Krone gestohlen oder nicht? Nee, er war dabei gewesen, er wollte die Krone gerade stehlen, als Nakamori aus seinem Versteck kam, er hat sich unter dem Podest versteckt, wo die Krone war, zieht Kaitos Maske ab, um zu sehen, wer unter der Maske ist, und sieht plötzlich dann seine Tochter. Dadurch war er erstmal mächtig verwirrt gewesen, hat jetzt gedacht, dass es erstmal die Tochter Kaito Kid ist, aber dann dachte er sich, nee, es ist nur eine Maske. Und jetzt denkt er sich auch, dass Kaito Kid damals auch eine Maske anhatte, die halt Kaito Kuruba ähnlich sah. So dass er halt Zweifel an Kaitos Identität hatte. Ja, anschließend flüchtet Kaito vor Nakamura, nutzt die Achterbahn zur Flucht und landet spektakulär wieder im Kino neben Aoko, die bis zum Schluss irgendwie nicht gemerkt hat, dass Kaito die ganze Zeit weg war. Und ja, als Kaito wieder im Kino war, war ihr erster Satz wieder zu ihm: Das war spannend! Kaito Kid hat natürlich wohl von dem Film nichts mitbekommen und man sieht auch, wie er dann ziemlich erschöpft ist am Ende des Tages. Und man sieht auch, dass Aoko froh ist, dass sie jetzt glaubt, dass er nicht Kaito Kid sein kann. Und dann sieht man, wie sie beide vor dem Springbrunnen im Tropical Land gemeinsam Eis essen. Ja. Ja, das Ganze ist ja eine 3D-Filmvorführung, also 1987. Richtig. Ich weiß gar nicht so genau, 3D, war das da so hochgepriesen, wie es heutzutage ist, in 87? Wahrscheinlich nicht so. Aber, ja, also, der Fall ist ja, dieses Kapitel ist in Episode 2 umgesetzt worden und damit ist das ja auch eine andere Reihenfolge, wobei natürlich und die dritte Episode war ja im Anime dann Kapitel 2, ne? Genau. Ja, es geht alles relativ kreuz und quer. Ich glaube, jetzt kommt auch eine Episode aus dem vierten Band, obwohl die Bände davor noch gar nicht abgeschlossen wurden. Naja, die sind ja auch alle so ein bisschen nicht zusammenhängend, also es geht schon, denke ich, ganz gut. Ob die was zum Roboter machen? Mal schauen. Wow, kommt bestimmt noch irgendwann, vielleicht nächstes Jahr. Ja, also an dieses Kapitel hier ist nicht unbedingt realistisch, wenn man allein diese Kinoszene bedenkt, dass Aoko nichts bemerkt, aber darin sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Ja, okay, das ist jetzt, denke ich, auch nicht so der realistische Manga, so wie Conan, sondern wirklich eher so ein bisschen auf Humor ausgelegt immer. Da hat er schon seine Freuden ausgelebt. Ja. Aber ich muss sagen, das war eigentlich sehr unterhaltsam, das Kapitel nicht. Weil ich musste vor allem den lachen, da bei Abseite 117, wo Kaito die Krone hochheben will und da kommt auf einmal Nakamori da raus. Mit der Krone auf dem Kopf, mit seinem Gesichtsausdruck und Kaitos Augen stechen so raus. Das war für mich so eine der besten Szenen hier aus dem Band. Denn auch der Film da, den die gucken, wo E.T. drin ist, ich finde, der ist total lustig gezeichnet. Also, danach auch das mit dem Countdown, wo ein Kid in das Kino wieder runter will, in den Kinosaal. Das ist ganz gut, die Technik da. Also jedes Bild in eine Sekunde von 15 runterzählen. Also ganz gute Stilelemente hier. Und das Ganze eben verbunden mit so einem Raubzug und in so einem Date, also wo er dann gleichzeitig abhauen will mit Aoko. Also ich würde hier durchaus 5 Monokel für geben. Also 4 bis 5 auf jeden Fall. War sehr unterhaltsam. Ja, also ich fand den Fall auch besser, obwohl es auch mehr so ein Spin-off war mit dem Tropical Land. Aber es war auch noch ein Fall integriert und demnach würde ich auf jeden Fall hier schon mal mehr geben als beim letzten Kapitel noch. Das mit dem Kino war natürlich sehr unrealistisch. Das war aber auch lustig gemacht und dementsprechend will ich immer keine Abzüge geben. Das mit der Krone, wie du gerade eben sagtest, wo Nakamori dann unten auftaucht, unter der Krone. Ich wollte ihm auch kurz Nakamura sagen. Ja, hatte Ishu, glaube ich, gerade eben schon mal gesagt, ja, Nakamura. Ja. Ja, fand ich auch sehr lustig, als Kaido Kid dann da selber mit den große Augen im wahrsten Sinne des Wortes macht und sehr verwundert ist und sich dann spontan als Aoko tarnt und seine Rückkehr später zum Kino war auch sehr genial. Also ich würde hier, ich würde vielleicht sogar 5 von 5 Kid-Monokeln geben, vor allem auch da die Szene am Ende, als die beiden noch im Tropical Land sind, vor allem auch eine geniale Anlehnung an Detective Conan, beziehungsweise ist ja keine Anlehnung an Detective Conan, eigentlich ist Conan ist ja eigentlich die Anlehnung. Ist es ja andersrum, weil Conan ja später war. Aber dort sind ja eben auch Aoko und Kaito im Tropical Land und essen dann dort Eis, wo es auch eine interessante Anlehnung gibt, in dem eben Kaito das Eis als süß bezeichnet, was in diesem Zusammenhang eben auf Aoko bezogen ist, soweit ich das verstanden habe. Also das Kapitel hat eigentlich von allem etwas und dementsprechend kann ich hier durchaus 5 von 5 Kid-Monokeln geben. Möchte ich gerne auch machen. Ja, was meint ihr, Ishuk und Clemens noch? Ich wollte gerade Clemens den Vortritt lassen. Clemens? Ja, danke. Genau, also ich fand ihn auch eigentlich in dem Sinne auch sehr unterhaltend und kann das, denke ich, alles sehr gut unterstreichen und erwidern. Und würde dem Film, ja, ich schwanke gerade, 3, 4, ich habe 3 bisher gegeben. Eigentlich wollte ich die 4 noch für den kommenden verwenden. Dann sagen wir mal 4, ja, gut. Ja, richtig. Das passt. So. Passt. Also ich vergebe auch dem Kapitel 4,5 würde ich sagen eher. Weil ich es halt auch interessant finde, dass man halt sieht, dass bei Kaito auch nicht alles wie geplant läuft und dass er auch improvisieren muss. Und auch die Endszene mit Aoko fand ich auch total genial. Aber ich finde es immer erstaunlich, auch wie er improvisiert, also dass er auf einmal so eine Aoko-Verkleidung da hat. Schon ein Kleidungskünstler. Ja, das müssen wir mal analysieren. Da hat Aoyama auf jeden Fall auch gute Ideen, was das angeht. Also, hat er wahrscheinlich auch mit dem Detective-Freundin später übernommen, die ganzen Ideen und alles Mögliche. Muss ja sich praktisch einmal im Monat einen neuen Mordtrick ausdenken oder einen neuen Fall sozusagen. Ohne dass sich da irgendwas doppelt, praktisch. Ja. Nebenbei also noch. Die Archive müssen ziemlich groß sein. Den ganzen Fällen. Nebenbei noch wegen der 3D-Filmvorführung. Da habe ich nochmal kurz recherchiert und da sind insgesamt in den 80er Jahren 10 Filme international in 3D gelaufen. Also schon etwas. Ja. Zwar viele Titel sagen mir nichts, aber. Es sind eben so eher energiereiche Filme, wahrscheinlich actionreiche, Früher sollen 3D-Filme ja auch schon mal ein bisschen populärer gewesen sein und jetzt eben durch diese, aktuell haben die eben nochmal ein richtiges Comeback sozusagen und werden halt wieder populärer. Aktuell gibt's ja im Kino kaum noch Filme, die irgendwie nicht in 3D gezeigt werden, habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich praktisch jeden Film ist nur noch in 3D, das sozusagen neue Aushängeschild ist. Kinos praktisch. Ich bevorzuge IMAX. Das ist auch so ein anderes Format und also 2D, ne, ein Film und ich bin nicht so der 3D-Fan, aber es gibt auch noch genug eben auch gute Filme in diesem IMAX-Format und 3D-Filme, ja, schauen wir mal, wie sich das dann auch entwickelt, ja. Also ich sehe gerade hier, habe ich noch ein paar Listen vorliegen. Und 2011 gab es auch schon ein paar mehr als 2012, aber die sind so ähnlich umfangreich. Ja, okay, wollen wir jetzt auch nicht abschweifen hier? Genau, denn es kommt jetzt etwas ganz... Wenn es den ersten 3D-Manga gibt. Ja, das wird nochmal Zeit. kommen wir mal zum Kapitel 5, das Piraten-U-Boot. Das ist auch wieder ein sehr interessantes Spin-off, wie ich finde. Hat nicht so viel mit Kaito Kid an sich zu tun. Ja, genau, mit Fischen. Also es geht praktisch darum, dass Kaito und Aoko auf einen Taucher treffen und dann am Ende Kaito, Aoko und dieser Pirat ist das, glaube ich, in einem U-Boot eingeschlossen werden und dort von Haien umzingelt werden. Und jetzt müssen die drei versuchen, das U-Boot wieder in Gang zu setzen, da sie ja sonst nicht fliehen können. Und ja, das gelingt ihr am Ende auch. Und dann gibt's, ich glaube, der Taucher will dann mit dem Piraten-U-Boot auf ewig durch die Weltmeere schwimmen, sozusagen, irgendwie so eine Metapher. Ich fand's eine sehr interessante Umsetzung auch. Sehr, sehr interessanter Fall, interessantes Kapitel. Hatte eigentlich nicht so viel mit Kaito Kid an sich zu tun, wie ich fand. Aber es war eine deutlich bessere Spin-off als das mit dem Roboter. Und demnach würde ich einfach durchschnittlich 3 von 5 Kid Monokeln geben. Also kann man lesen. Würde ich jetzt aber nicht so als unbedingt das Muss für jeden Kaito Kid-Fan empfehlen. Also dieses Kapitel. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also es ist jetzt nicht gerade der Vorzeige-Kaito-Kid-Fall. Es kommt ja auch kein Diebstahl vor. Aber der Bösewicht hier, der Pirat, finde ich, der ist ganz gut gezeichnet. Also vom Charakter her, auch vom Zeichenstil. Also dass er praktisch als Kapitän mit seinem Schiff untergeht und da die Geschichte davon. Und dass er durchaus auch seinen Charakter hat, da er also wirklich Kaito-Kid und Aoko umbringen will. Mit sich dann reden lässt, das U-Boot wieder auftauchen lässt. War an sich ganz gut gemacht, aber halt kein typischer Raubzugfall. Also insofern, ich würde doch auch 3 geben, denke ich, 3 Monokel. Ja, also mir gefiel die Spannung, meines Erachtens Spannung geladene, dieser Kapitel, die Handlung und vergebe 4 von 5. Ich kann mich Clemens auch anschließen, auch 4 von 5, weil es ist halt actiongeladen. Vor allem finde ich halt auch die Charakterzeichnung vom Piraten sehr markant, auch im Gegensatz zu den anderen Charakteren vorher. Ja, stimmt. Und ich finde es halt auch gut, dass man hier auch Kaito mal aus einer anderen Sicht auch sieht, nicht nur ständig als Dieb. Ja, und vor allem auch das Setting ist ja komplett anders. Also es geht nicht darum, dass er irgendwo einbricht und dort irgendwas stehlen will, irgendwelche Gebäude, sondern hier geht es ja praktisch wirklich um Ausflug im Meer, wo die dann auf ein U-Boot kommen und das ist eigentlich was ganz komplett anderes, was eigentlich so gar nicht zu Kaito Kid passt, aber es wird ja trotzdem gelungen umgesetzt von Aoyama. Also es ist nicht so, dass man sagen würde, es wird überhaupt nicht zu Kaito Kid passen, wie ich es bei dem 3. Kapitel mit dem Roboter gefühlt hatte. In diesem Fall passt das noch so halbwegs dazu und es wird auch gut und schlüssig erklärt. Also und ja. Am Ende in dem Kommentar weist dann auch Aoyama darauf hin, dass er gar nicht mehr so wirklich weiß, warum er jetzt so einen Unterwasserfall auf einmal gezeichnet hat. Er schreibt ja da, er wollte wohl einfach mal den Dieb vom Festland, einem Dieb vom Meer, also dem Piraten, gegenüberstellen. Das ist ja ganz interessant gelungen auch. Ja, finde ich auch sehr gut gemacht, also. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum letzten Kapitel dieses ersten Bandes. Und dann möchte ich einfach mal Marcel bitten, dass er das nochmal kurz vorstellt. Das ist ja die scharlachrote Verführung, wo auch ein neuer Charakter dieses Mal auftritt. Also es ist ja der erste Charakter, der in diesem Band nach Kapitel 1 neu auftritt sozusagen und auch längerfristig dabei bleiben wird. Ja. Ja, genau, da kommt nämlich ein neuer Charakter, den sich ja alle vielleicht schon vom Anime kennen, nämlich Akaku, die Hexe. Und die befragt ihren weisen Spiegel, wer denn die Schönste im ganzen Land ist, und der Spiegel antwortet, sie ist die Schönste bis auf eine Ausnahme. Sie kann alle, ist ja jetzt eine andere Geschichte, sie kann alle Männer zu ihren Füßen bekommen, nur nicht einen, nämlich diesen Kaito. Und daraufhin begibt sie sich eben auf die Suche nach Kaito Kid. Und sie kommt mit ihren Ermittlungen so weit, dass sie scheinbar rausfindet, dass Kaito Kid an der Eko-Oberschule ist. Und dann kommt sie dann in die neue Klasse und trifft eben auf Kaito und Aoko und versucht natürlich gleich mit Kaito in Kontakt zu treten. muss jetzt nochmal durchlesen, ist schon lange her, dass ich das gesehen hatte. Und ja, das ist so ein bisschen abgefahren natürlich hier, das Kapitel, weil da kommt gleich wieder Hexerei und dann kommt so ein buckliger Diener irgendwie von ihr da, der so ein bisschen lustig aussieht. Der hat so ein komisches Grinsen und sieht fast so aus wie so ein Zombie oder so und alles so mit Okkultismus und so einem dampfenden Topf in ihrem Haus. Also so ein bisschen sehr abweichend, wie so eine Parallelwelt von Conan, muss man schon sagen. Und Aoyama spricht dann ja auch hinten in den Kommentaren an, dass man akzeptieren muss, dass man Kaito in so einer Parallelwelt lebt halt, dass die Serie nicht wirklich mit Conan direkt stattfindet. Und dann gelingt es Akako, was ja nur ein Buchstabe unterschied tatsächlich, Kaito in die Enge zu treiben. Und ja, es ist ganz interessant mal zu sehen, wie Kaito jetzt auf so einen Charakter reagiert, auf so eine Hexe, also die ja wirklich so noch nicht zu sehen war in der Serie. Aber Kaito gelingt es dann auch eben, sie zu überzeugen, beziehungsweise gegen ihre Hexerei anzukommen. Und ich muss mir gerade das Ende nochmal angucken, wie war das hier, oh Gott. Ja, und er kann sie doch irgendwie bezaubern, nicht? Und ich denke auch in ihrer Denkweise so ein bisschen beeinflussen, wie sie jetzt über Männer denkt. An sich ganz interessant gelöst. Was meint ihr denn? Ja, also ich fand das Kapitel, ne, kein Fall, dieses Mal auch bisschen anders. Also eigentlich hatte jedes Kapitel in diesem Band irgendwas für sich. Und in diesem Fall war es eben der Auftritt von Akako, der auch mal so ein bisschen neue Elemente reinbringt. Ja, und an sich war der Fall eigentlich okay. Ich würde nicht sagen, dass er gut gemacht ist, also es wirkt wieder bisschen zu komisch für mich irgendwie, und demnach würde ich hier vielleicht durchschnittlich 3 von 5 Kaido Kid Monokeln geben, also ja, nichts, also es ist schon interessant, dass Akako auftaucht, die auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Den Einstieg fand ich aber auch bisschen mager, also man hätte vielleicht noch bisschen sich was Besseres ausdenken können, aber an sich war der Fall doch ganz okay und demnach durchschnittliche Bewertung von 3 von 5 Monokeln, also ja. Ja, ich gebe dem Kapitel 4 von 5 Monokel, weil ich finde es halt erstens interessant, dass da eine weitere Person dazugekommen ist oder die erste Person jetzt hinzugekommen ist, die nicht in Kaitos näherem, also familiennahen Umfeld ist, aber doch seine Identität kennt. Und dass sie halt dieses Geheimnis jetzt nicht irgendwie nutzt, um es halt gegen ihn wirklich zu verwenden. Und dass sie halt auch weiter in der Geschichte auftritt, ja, finde ich gut, dass da halt eine Kontinuität auch stattfindet, dass da, ja, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ja, aber ich finde das auch ganz interessant. Man weiß ja wirklich nicht bei ihr, ist sie jetzt gegen Kaito oder ist sie jetzt vielleicht doch eher so ein Liebeskandidat für ihn? Wir haben eigentlich erwähnt, dass auch Keiko Momoi noch ein Charakter ist, der im zweiten Band oder schon im ersten Band, zweiten Band glaube ich, hinzugekommen ist oder dritten Band. Wer bitte? Kapitel. So eine diese Freundin oder wo? Die Mitschülerin, naja, das dürfte sie sein, ne? Ich glaube, die sieht man nur in einem Bild hier. Auch auf Seite 166, die? Das müsste sie sein, ja. Stimmt, die kenne ich auch irgendwo her, ja. Genau. Ja, also ich würde dem Fall auch 4 von 5 geben, weil ich finde die Atmosphäre doch ganz interessant und habe hier zwei Charaktere, die ich nicht wirklich leiden kann, in einer Konfrontation gegenübergestellt. Und das ist doch interessant, und wie die sich verhalten, wie das Ergebnis dann ist. Und sicherlich auch ein gutes, eine gute Einleitung auch oder ein Start auch im kommenden Band, im kommenden Kapitel. Und das gibt dann auch wieder Interesse. Ja, also schon irgendwie ziemlich abgefahren hier das Kapitel, nicht? Wir hatten ja erst so einen Roboter, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Und jetzt haben wir hier eine Hexe, die Herrschaft über alle Männer haben will. Ich glaube, so. Kogoro würde ihr als erstes zu Füßen fallen. Ja, sowieso. Ja, aber ansonsten, ich habe mich eigentlich gut unterhalten gefühlt. Das war jetzt nicht der beste Fall vielleicht, aber ein sehr guter auf jeden Fall. Also ich gebe auch 4 von 5. Pentagramm-Ecken oder wie man auch immer sagt. Monokel. Ja, und das ist hier auch wieder ein Kapitel, das dann im Anime in der 4. Episode dann umgesetzt wurde. Ja, man kann sehen, dass die Produzenten doch schon genau wissen, was sie umsetzen wollen, zuerst umsetzen wollen. Was hat sicherlich verschiedene Gründe, handlungstechnisch oder... Also ich würde auch sagen, dass die Kapitel ja alle für sich selber stehen und es keine fortlaufende Handlung in dem eigentlichen Sinne gibt. Mhm. Das führt eben auch dazu, dass man sich eigentlich praktisch ausruhen kann, welche Kapitel man als erstes umsetzen will und welche später. Und demnach kann ich die Anime-Produzenten noch gut verstehen, wenn die eine andere Reihenfolge wählen, um das Ganze auch ein bisschen aufzulockern. Und ja, gut. Ja, interessant ist ja auch, dass die Thematik vom Gehilfen von Toichi Kuroba im ersten Kapitel später nicht unbedingt wieder aufgegriffen wird, auf der Suche nach dessen Mord, also nach dem Tod. Ja, das stimmt. Von seinem Vater, also das wird ja nicht mehr aufgegriffen so richtig. Ja, das war im Anime dann, glaube ich, auch besser gelöst. Da war dann, da nach der ersten Episode, ich glaube in der dritten, war dann dieses Date und da war dann tatsächlich dieser G wieder dabei, der Kaito im Auto gefahren hat. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwach, dass die Organisation eben hier gar nicht auftritt und man so als Leser praktisch so denkt, dass das eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, dass es einfach nur hier irgendwie ein lustiger Band ist und hat nicht wirklich was mit Mystery zu tun, finde ich so, weil ich jetzt auch nur den ersten Band kenne bisher. Und ich würde sagen, wir kommen dann einfach mal gleich zum Fazit für den gesamten Band. Ja, der Dicke und lässt auf sich warten, kann man sagen. Oder ist er nicht dick? Ich weiß nicht, ich kenne den ja noch nicht so wirklich. Und demnach, also ich würde den ganzen Band insgesamt 4 von 5 Kaido Kid Monokeln geben. Also die Farbseiten am Anfang sind natürlich sehr schön. Die Kapitel haben alle was Spezielles, bis auf den einen Fall, den ich hier nicht so gelungen fand, wie ihr vielleicht jetzt auch schon alle wisst. Kann ich den Band nur weiterempfehlen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf den zweiten Band, obwohl ich ja Kaido Kid eigentlich gar nicht so sehr mag. Aber dieser Band hat mir den Meisterdetektiv, doch schon ein bisschen näher gebracht. Und ich finde es auch interessant, am Ende noch ein paar Hintergrundinformationen von Aoyama zu bekommen. Ja, wir haben auch überhaupt hier die Bonusseiten übersprungen, also diesen Bonusmanga, den ja früher auch die Conan-Mangas hatten. Stimmt, genau. Und der mal so lustige Geschichte auch von und mit Aoyama selbst. Also es gibt ja nicht nur die Kaido Kid Kapitel, Kapitel, sondern auch noch sehr interessante Hintergrundinformationen, Farbseiten am Anfang, alles mögliche. Also es lohnt sich wirklich, den Band zu kaufen, auch wenn man schon den Originalband hat, würde ich mal sagen. Ich weiß ja nicht, wie da eure Meinungen sind. Also insgesamt 4 von 5 Kid Monokeln kann ich durchaus weiterempfehlen, diesen Band. Ja, also ich kann nur sagen, dass die Besitzer des Originalbandes sich weiterhin gern glücklich schätzen dürfen. Tja, denn das ist ja vergriffen, ne? Aber ansonsten, ich habe ja die Bände vor einiger Zeit mal früher in einem Rutsch durchgelesen und ich kann sagen, sehr unterhaltsame Abende, sag ich mal, hatte ich damit. Und der erste Band ist ein guter Auftakt mit insgesamt 3 von 5, kann man schon sagen. Und in dem Sinne möchte ich mich anschließen und auch eine Weiterempfehlung auch dieser neuen Edition, dieser wertvollen Edition, wie es betitelt ist, mit dem Zusatz, mit den Hintergrundinformationen auch weiterempfehlen. Ja, ich würde mich dem anschließen. Ein zauberhafter Band, wenn man so will. Bis auf dieses eine Kapitel mit dem Roboter, was so ein bisschen rausfällt, was sehr untypisch ist. Ist schön gelungen. Die Farbseiten am Anfang lohnen sich auf jeden Fall. Die Handlung ist sehr abwechslungsreich. Wir sind unter Wasser, wir haben einen Roboter, wir haben eine Hexe, wir haben einen verrückten Wissenschaftler da. Also wirklich alles geboten. Und für Kaido Kid Fans sowieso. Also ja, sehr humorvoll. Also ich gebe auch so 4 Monokel. Ja, ich schließe mich da an. Ich gebe da auch 4 Monokel. Vor allem auch, dass da extra Inhalt ist, wie die Farbseiten, wie die Schlussworte da, die Nachworte von Gosho Aoyama und auch, dass Gosho Aoyama auch die kleineren Outtakes reingepackt hinten rein. Ich glaube, das hat man noch nicht erwähnt. Also, man sieht in den auf den letzten Seiten halt, wie dann Kaito oder halt wie praktisch das Team um Kaito Kids die Szene nochmal neu drehen muss oder dass die halt hinter den Kulissen anders reagieren als während des Mangas. Ja, genau. Also das finde ich auch sehr interessant und es macht den Manga, glaube ich, auch besonders. Ich weiß nicht, ob das in der Originalversion auch dabei ist. Nein, das fehlte dort leider. Deswegen war ich auch sehr froh, dass es da jetzt drin ist. Ja, das ist natürlich noch ein Bonus, den man hier auf jeden Fall erwähnen sollte. Ja. Wir können uns ja irgendwann mal freuen, wenn die Detective Conan-Reihe neu aufgelegt wird. Oh ja, nur die wichtigen Fälle. Das wird noch ein wenig dauern. Aber wir haben ja auch den Organisationsband im März, der dann ja kommt. Oh ja. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Definitiv, ja. Das wird geholt. Genau, und dann möchte ich den Podcast hier auch heute abschließen. Ja, wie immer verweise ich natürlich auch auf Twitter, Conan News, Facebook Conan News, unser Wiki, das Forum, den Newsblog, unser Conancast, Superwalkia.de. Ja, genau. Darf ich noch ein Schlusswort zum Manga loswerden? Ja, klar, gerne. Also mir ist ja auch aufgefallen, wenn man sich jetzt das erste Kapitel anguckt, wie viele Anspielungen in Conan eigentlich auf die Kaizo-Kids-Geschichte, also auf den ersten Band eigentlich vorkommen. Zu Beginn, wie Kaizo dann die Zeitung liest, das tut ja Shinichi ja auch, nachdem er seinen Fall dort hatte, mit dem Rollstuhlfahrer. Des Weiteren um die Höschenfarbe der Liebsten. Ja, stimmt, das, genau. Da war was. Das mit Tropical Land. Und auch, dass er jetzt Gehilfen hat, wie Conan damals den Professor als Gehilfen hat. Ja, stimmt, auch so ein alter Mann. Nur der hier ist ein bisschen dünner, während Professor Agasa etwas mehr in die Breite geht. Ja. Ja, jetzt habt ihr meine ganzen Verweise schon mittendrin gehört im Podcast. Auch mal was Neues. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute und wir hören uns dann nächste Woche schon wieder mit einem neuen Podcast. Ich glaube, dann geht es um den Band 74. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, danke fürs Zuhören und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Wir hören uns. Was muss ich jetzt genau machen? Ah. So, dann drücke ich jetzt mal auf Stopp.